Die Rolle des klassischen Tanzes in Indien hatte sich bereits sehr früh entwickelt. Tänze waren Bestandteil religiöser Riten. Die Tänzer verehrten die Götter, in denen sie Geschichten aus ihrem Leben und ihren Taten erzählten. Der indische Tanz ist in seiner traditionellen Form bis heute Geschichten erzählen. Neben seiner spirituellen Qualität war der Tanz gesellschaftlich sehr zweckmäßig. Er trug zur Erziehung der Ungebildeten bei, erleuchtete die Gebildeten und unterhielt die Erleuchteten. Verschiedene Ausdrucksformen Abhinayas des indischen Tanzes haben sich ausgeprägt, wie Alaripu, Chatisvaran, Shabdam, Varnam, Padams und Javalis, Kirtanam und Tilana. Darunter findet sich Varnam, die am weitesten entwickelte kompositorische Form. Varnam enthält Gedichte, die mit einer umfassenden Ausarbeitung auf der Bühne tänzerisch interpretiert werden. Der reine Tanz wird von der südindischen Trommel, dem Mridangam, oder von der Sprachform der indischen Rhythmik in Syllables begleitet. Sie werden von dem Natuvanar rezitiert. Das Varnam enthält Noten, die Swaras, zu denen lange Tanzsequenzen gezeigt werden. Natya ist neben zwei weiteren Ausdrucksformen, Ritta und Ritya, das indische Tanzdrama. Während Ritta vorzugsweise und ausschließlich mit rhythmischen Bewegungen ausgedrückt wird, enthält Natya Dialoge, Interpretationen von Stimmungen und Mimik, Musik und Bühnenausstattung. Natya ist von einer ästhetischen Vielfalt mit einer physischen Ansprache, die darauf abzielt, den unbewussten Anteil in dem Drama hervorzubringen. Es ist die eigentliche Aufgabe von Natya, den Charakter aufs Trefflichste zu imitieren. Ritya ist die Kombination von Natya und Ritta. Die Ausdrucksformen Abhinayas oder Natya sind also eine Art Geschichtenerzählen der dramatischen Künste in Indien. Im Westen ist meist Bharatanatyam bekannt, als einer der vier Hauptformen, der edelste aller indischen Tänze, energetisch und mit äußerst präzisen, ausbalancierten Bewegungsabläufen. Bharatanatyam selbst bedeutet aber nicht indischer Tanz, ein weit verbreiteter Irrglaube. Dieser Terminus wurde erstmalig von Purandara Dasa in der Zeit zwischen 1484 bis 1564 erwähnt und verkörpert die drei Lebensformen des indischen Tanzes: Ausdruck, Melodie und Rhythmus. Ba oder Bhava, der Ausdruck, Ra für Raga oder Melodie und Ta für Tala, der Rhythmik, den rhythmischen Zirkeln. Bharatanatyam ist also der Tanz für Ausdruck, Melodie und Rhythmik. Bharatanatyam ist mit diesen drei Grundelementen ergänzt um Poesie des indischen Dramas ein tänzerischer Ausdruck mit Tanzfiguren in einer mannigen Vielfalt in der Tradition seiner Herkunft aus dem südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Die Grand Dame des indischen Tanzes, Professor Sutarani Raghupathai, veröffentlichte ihre DVD Dancing Face beim indischen Label Super Audio in Chennai, in einem Alter weit über 60, mit einer herausragenden Demonstration der Ausdrucksformen Abhinaya. Raghupathai war die erste Inderin, die im Ausland, in den USA, im Jahre 1964 bis 65 mit einem Stipendium am Randolph Macon's Women's College studierte und sich mit Forschungs- und Lehraufträgen über die Weltgeschichte des Tanzes als Expertin international Anerkennung verschuf. Bereits seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es eine Vielzahl von Filmdokumenten zu Raghupathais herausragenden Tanzdarbietungen des Bharatanatyam. Im Folgenden interpretiert Raghupathai den Gesang Tatai Mossi in der Sprache Tamil. Die Raga-Form ist Kalyani. Vom Stimmungsbild drückt dieser Raga Fröhlichkeit aus. Kalyani ist im südindischen System Melakartha der 65. Raga. Sein Äquivalent in der nordindischen Hindustani-Musik ist Raga Kalyan oder Yaman. Yeah. Aus der DVD Dancing Face der Bharatanatyam-Tänzerin Professor Sudarani Raghupadhyay. Dieses Lehrstück zu den Ausdrucksformen, den Abhinayas, wurde bei Super Audio in Chennai veröffentlicht. Die sieben Hauptnoten, Saptaswaras, die man auch heute verwendet, werden im Natyasastra für die Ragas bereits beschrieben und mit verschiedenen Gemütszuständen Emotionen verbunden. Dieses Thema Navarasas, die neun Stimmungsbilder der Ragas, haben wir bereits in einer unserer früheren Sendungen vorgestellt. Auch diese Sendung finden Sie in unserem Online-Archiv als Podcast. Im Natyasastra werden auch verschiedene Musikinstrumente und ihre Art der spieltechnischen Handhabung beschrieben. Das Natyasastra weist dazu vier Kategorien aus. Die Lauten, Tata, Flöten, Sushira, Cymbals, Gana und Trommeln. Avanatta, der Terminus Rag, findet sich überhaupt erstmalig im Natyasastra wieder und ist hier in seiner Bedeutung als tonale Färbung zu verstehen. Dazu mehr im zweiten Teil unseres Sendethemas Natya, die Bedeutung der Ragas im indischen Tanz und Theater. Das war IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik.